der Punkt. Es gibt da diese Typen auf der Welt, sagt das Känguru, die sind systematisch sexistisch, heillos homophob, total transfeindlich, reaktionär religiös, aggressiv antisemitisch, gerne gewalttätig, widerliche Waffennahen, liederliche Lügner, feindefreie Medien, Widersacher der Wissenschaft, Fans von Führern und die hassen alle, die nicht so aussehen und denken wie sie selbst. Der Typ mit der Reichskriegsflagge auf der Bomberjacke und der mit dem Siegel des Islamischen Staats auf dem T-Shirt, zwischen denen wir eingequetscht an der Bushaltestelle sitzen, blicken von ihren Handys auf. Wen von uns beiden meinst du? Fragt der Nazi. Ja, meinst du mich oder ihn? Fragt der Islamist. Das Känguru lächelt freundlich. Genau mein Punkt. Die Typen starren das Känguru finster an. Ich spiele eine schnelle Runde Autoschnick, um zu entscheiden, ob ich einfach aufstehen und wegrennen soll. Leider verliert die Ja-Hand mit Papier gegen Schere. Kurz sind die Typen irritiert, dann wenden sie sich wieder an das Känguru. Wen meinst du? Fragen sie beide. Na, wer fühlt sich denn gemeint? Fragt das Känguru freundlich. Wenn's hilft, wiederhole ich gerne, was ich gerade gesagt habe. Ich seufze. Es gibt da diese Typen auf der Welt, wiederholt das Känguru, die sind systematisch sexistisch, heillos homophob, total transfeindlich, reaktionär religiös, aggressiv antisemitisch, gerne gewalttätig, widerliche Waffennahen, liederliche Lügner, Feinde freier Medien, Widersacher der Wissenschaft, Fans von Führern und die mögen keine Pizza. Also, ich bin nicht gemeint, sagt der Nazi. Ich mag Pizza. Ich auch, sagt der Islamist. Ich spiele noch eine Runde Autoschnick, um zu entscheiden, ob ich möglichst unauffällig aufstehen und gehen sollte. Wieder gewinnt die Neinhand. Verdammt. Erneut blicken mich die beiden Arschlöcher neben uns ganz seltsam an. Dann glotzen sie wieder auf ihre Handys, um ihre Gehirne weiter durch ihre jeweiligen Radikalisierungsalgorithmen zu frittieren. Als der Bus kommt, springe ich etwas zu schnell auf und kann nur durch eine äußerst seltsame Tanzbewegung verhindern, dass ich das Gleichgewicht verliere und auf den Nazi falle. Dann eile ich hinter dem Känguru auf den Bus. »Was ist mit euch?« schnauzt der Busfahrer die beiden Typen auf der Bank an. »Wollt ihr mit oder nicht?« Sie schütteln den Kopf. Die Türen schließen und der Bus fährt weg. »Schöne Alliterationen übrigens«, sage ich, als wir uns setzen. »Danke«, sagt das Känguru. »Freut mich, dass das jemandem aufgefallen ist.« »Mach so etwas aber bitte nie wieder«, wünsche ich mir. »Also jedenfalls nicht, wenn ich dabei bin.« »Ich verstehe das Anliegen und werde es wohlwollend prüfen.« »Was glaubst du, warum die beiden nicht in den Bus gestiegen sind?«, frage ich. »Wer weiß«, antwortet das Känguru. »Vielleicht, weil er nicht in die Vergangenheit fährt«, mutmaße ich. »Weil ich glaube, da wollen die hin.« Ich spiele eine Runde Autoschnick, Schere, Schere, Stein, Stein. Ehrlich gesagt, unterbricht mich das Känguru, glaube ich, dass sie dich für einen Verrückten gehalten hatten und mit Verrückten legt sich niemand gerne an. Die sind unberechenbar. Gut zu wissen, warum nicht? Diese Karte werde ich auch in unserem nächsten Konflikt spielen. Ich weiß, dass du nicht verrückt bist, sagt das Känguru. Nur sehr wunderlich. Papier, Stein. Ha! Rufe ich begeistert. Dann bin ich traurig, weil ich verloren habe.